Hallo und herzlich willkommen zum 35. Conancast über den Band 69, der seit dem 9. Juni 2011 hier in Deutschland im Handel erhältlich ist. Wir wollen heute einmal besprechen, wie denn die deutsche Umsetzung ist, was es darin für Felder gibt und ob man sich den Band kaufen sollte oder eher nicht. Neben mir dabei ist auch Christian. Hi. Dann Marcel. Hallihallo. Und mit dabei ist auch Manuel. Hoi. Ja, und dann fangen wir gleich mal an mit einem Rückblick auf die letzten 6 Monate. Und da frage ich euch mal, wie ihr denn die 6 Monate ohne einen neuen Detective Conan Manga überstanden habt. Naja, also einerseits kam ja weiterhin in Japan wöchentlich die Episoden raus, die ich mir angeguckt habe eben. Und andererseits war dann eben in Deutschland zumindest die Veröffentlichung von 14. Filmen. Also insofern war ja was. Also, aber ansonsten fand ich das eigentlich schlecht, dass es 6 Monate gar nichts gab. Und jetzt sind es wieder nur 3 Monate bis zu Band 70 und danach wieder nur 2 Monate bis zu Band 71. Also das hätte EMA, denke ich, besser verteilen können irgendwie mit den Bänden. Da so wenig bei Conan passiert ist, bin ich, muss ich sagen, nicht treu geblieben Conan und habe eine Zeit lang ganz wenig von Conan gesehen. Und auch musste ich mich ertappen, dass ich die wöchentlichen Episoden nicht mal mehr angeschaut habe, sondern dann habe ich mich mit anderen Animes beschäftigt. Naja, außer den Film 14 zum Beispiel, den habe ich ja gesehen, aber... Geht mir ähnlich, die letzten 6 Monate, also da so wenig, ich gucke ja die aktuellen Episoden und Manga-Kapitel, das gucke ich, beziehungsweise lese ich meistens, eigentlich so gut wie immer, nicht. Und ja, 6 Monate ohne neuen Band waren irgendwie ein bisschen langweilig, aber der 14. Film, der kam ja auch raus, ich hatte ihn mir auch vorbestellt, konnte ihn dann direkt noch zweimal gucken. Dann habe ich ihn aber auch erstmal links liegen lassen. Und dann bin ich erstmal auf einen neuen Manga umgestiegen, den ich jetzt anfange, aber gut. Jetzt ist ja wieder einer da. Ja, ich habe die Pause eigentlich auch relativ gut überstanden. Es gab ja auch, wie Marcel schon sagte, einen neuen Film. Und ja, die Filme liefen ja noch auf RTL 2. Zwischendrin hatte ich zwar ein kleines Blackout, dann hatte ich keine Lust mehr. Habe dann aber auch relativ schnell wieder zurückgefunden und bin jetzt wieder einigermaßen gut dabei. Mit dem neuen Manga ist das natürlich jetzt auch wieder toll, dass endlich mal wieder einer da ist. Da ist die Vorfreude natürlich immer größer gewesen als bei Bänden, die alle 2 Monate rausgekommen sind. Aber ja, jetzt ist er endlich da und dann können wir jetzt auch darüber sprechen. Wie war denn der erste Eindruck des Bandes auf euch, als ihr den Band im Bücherregal oder von einem großen Online-Versandhaus zugeschickt bekommen habt? Also ich bin direkt am Erscheinungstag direkt in den Buchladen gestürmt, hab gar nicht erst groß auf den Band geguckt, hab ihn mir gegriffen, hab ihn gekauft, wie es sich für einen Con-Fan halt gehört. Dann habe ich mir nochmal genauer angeguckt. Also ich finde vor allem das Titelbild, das sieht eigentlich ziemlich cool aus, nur was mich halt interessieren würde, das Bild hinter Conan passt irgendwie nicht so ganz zum Band. Wüsste jetzt nicht, zu welchem Fall das gehören sollte. Könnte ich jetzt nicht einordnen. Ach so, also das sollte wahrscheinlich zum zweiten Fall sein, das mit dem Thermalbad. Genau, das finde ich auch im japanischen Original ist das viel schlechter zu erkennen. Da haben sich hat sich der deutsche Publisher wenigstens ein bisschen Mühe gegeben und er versucht, ein bisschen was rauszureißen. Aber ich hätte es auf den ersten Blick auch nicht so erkannt, wenn nicht Conan da so in Badekleidung wäre und noch so ein Handtuch um seinen Hals geschlungen hätte. Ja, aber das ist ja Conan, aber das Hintergrundbild ist ja nur so eine komische Grotte mit einem Baum und einem See. Das ist ein bisschen komisch. Ich hätte das jetzt persönlich eher den Coverfall eingeordnet oder so. Hat für mich halt als erstes so ausgesehen. Vielleicht ein Mix aus beidem. Also das japanische Original, da sieht das für mich irgendwie nach einer Fabrik aus, nach einer leerstehenden oder so, wenn man hier den Vergleich mal ziehen darf. Na, also was mir beim japanischen Cover so unangenehm aufgefallen ist, ist einerseits, dass es so sehr gelblastig ist, also das ist so alles nicht so freundlich, finde ich. Da finde ich das Deutsche schon viel besser mit dem Grün auch so, es wirkt viel freundlicher. Und andererseits, glaube ich, auf dem japanischen ist ja links dieses Thermalbad mit dem Wasser und da verdeckt Conan das ganze Wasser. Also das ist beim deutschen Cover besser gelungen, dass man die Spiegelung und so das Wasser viel besser sieht. Wobei generell das deutsche Cover natürlich größer ist als das japanische. Das ist mir bei diesem Band das erste Mal aufgefallen, dass eigentlich der Hintergrund viel mehr Platz einnimmt als im japanischen Original. Da ist der Conan vorne übrigens auch wesentlich kleiner. Aber hast schon recht, dass er natürlich das ganze Bad verdeckt und man von daher auch den Eindruck haben könnte, dass es zum Coverfall gehören könnte. Achso, und was man noch zum Cover sagen könnte, Conan ist er in dieser Badekleidung abgebildet und barfuß. Und weil seine Füße jetzt erstmal so unten zum ersten Mal eben zu sehen sind und so lang gestreckt sind, muss jetzt der Schriftzug von Joshua Ayama, also vom Autor, mal nach oben weichen vom Cover. Und das ist jetzt auch mal eine Premiere, soweit ich weiß. Also sonst ist er immer unterhalb vom Motiv. Okay, auf sowas wäre mir gar nicht so direkt aufgefallen. Jetzt, wo du das sagst, natürlich. Das habe ich auch bisher noch nie gesehen. Na, eben weil Conan ja meistens steht. Also bisher hat er immer, glaube ich, gestanden in irgendeinem Outfit oder so. Und diesmal sitzt er eben so. Da ist übrigens auch noch zu erwähnen in der Kategorie sinnloses Wissen, dass hier erstmalig auch Connens Füße, glaube ich, zu sehen sind. Die waren ja vorher auch noch auf keinem anderen Cover. Und ich glaube, im Anime und Manga waren die bisher auch noch nicht zu sehen. Also auch hier eine Premiere. Naja, ich glaube, zu sehen schon, die waren ja schon öfter am Strand in Badehose und da ist ja Conan auch immer barfuß rumgelaufen. Ich glaube, seine Füße hat man auch schon gesehen. Oh, also ich wüsste es jetzt gar nicht. Also ich habe da nie so wirklich drauf geachtet, wann seine Füße oder so zu sehen waren, außer jetzt Aber auf dem Cover. bestimmt nicht von ganz unten. Die waren also bestimmt noch nicht zu sehen. Ja, das stimmt. Die Fußsohlen, ja, die interessieren ja auch nicht wirklich so. Ja, kann aber sein, dass Conan schon mal barfuß zu sehen war. Jetzt, Ja, wo ihr es von. sagt, ja, die Füße schauen irgendwie komisch aus, ne? Die sehen so lang und spitz aus. Ja, von Füßen noch zu was anderem. Auf der Rückseite in dem Schlüsselloch ist ja der Fußballer Hideo. Und da der im Prinzip gar nicht mit dem Fall zu tun hat, erscheint das ja erstmal merkwürdig, aber Gosho Aoyama erklärt das in seinem Text, den er vorne jedes Mal schreibt. Er hat ihn hinten ins Schlüsselloch reingemacht, weil zur Zeit von Band 69 war gerade die Fußball-Weltmeisterschaft im Gange. Und da er so im Fußballfieber war, konnte er es sich nicht verkneifen, Hideo im Nationaltrikot von Japan zu zeichnen. Ja, stimmt, das fand ich auch interessant und war ja jetzt, soweit ich weiß, auch die Premiere, dass ein Charakter, der gar nicht im Band vorkommt, jetzt im Schlüsselloch ist. Finde ich aber eine ganz hübsche Idee. Also mir gefällt's. Ansonsten kann ich noch erwähnen, dass das alternative Cover, das vorne drin zu sehen ist, auf der dritten Seite oder so, wo Conan und Shinichi im Schnee zu sehen sind, das ist im japanischen Original auch ein anderes. Da sind nämlich Shinichi und Conan mit Reagenzgläsern zu sehen oder mit einem Reagenzglas. Finde ich ein bisschen komisch, warum EMA das nicht in die deutsche Version übernommen hat, aber ich glaube, das machen sie immer öfter, dass sie das gleiche alternative Cover irgendwie für 10 Bände oder so benutzen und das dann einmal wieder wechseln. Das wollte ich auch noch nämlich bemerken. Das kommt mir nämlich so bekannt vor, als das habe ich nämlich auch schon öfter in einem Konband gesehen. Tja, ich wüsste jetzt auch nicht, warum die es nicht ändern. Hätte jetzt nur vielleicht den Erklärungsgrund, dass sie irgendwie zu faul sind oder dass es so viel Aufwand ist, irgendwie den deutschen Schriftzug Detektiv Conan da irgendwie immer zu verändern und in das Bild da einzufügen, weil der so ein bisschen hinter Shinichi da ist. Also, tja, vielleicht deswegen. Ein ernstes Wörtchen muss ich mit EMA übrigens auch nochmal sprechen, weil sie in den Credits die Buchherstellung gestrichen haben. Das ist mir ganz mysteriös. Stand da in den vorigen Bänden immer noch drin und diesmal ist sie auf einmal nicht mehr da. Es ist erstaunlich, auf was du alles achtest, Philipp. Also auf die Credits schaue ich irgendwie gar nicht, außer auf das. Ich schaue nur kurz, wann der Band denn in Japan und wann er in Deutschland erschienen ist. Auf sonst achte ich gar nichts. Naja, ich habe auch noch ein paar sinnvollere Themen, zum Beispiel die neue Schrift, die seit Band 67 bei EMA Verwendung findet. Die ist nach wie vor für mich gewöhnungsbedürftig und ich habe mich dabei auch nicht ganz angefreundet. Ich vermute mal, dass sie das von der Rückseite her angeglichen haben und dann auch im Text jetzt verwendet haben, beziehungsweise in der Zusammenfassung und im Detektivlexikon. Was mir auch positiv aufgefallen ist in der Zusammenfassung, sind die Absätze, die diesmal erstmalig dabei sind. Finde ich eigentlich recht gut, dass sie da welche dazugepackt haben. Negativ ist hier aber, dass sie die Handlung eigentlich recht grob zusammengefasst haben und nicht wirklich auf zentrale Punkte eingegangen sind, aber sie ist generell doch einigermaßen vollständig. Also wer die vorige Handlung nicht verfolgt hat, der kommt dadurch einigermaßen gut rein. Ansonsten kann ich zum äußeren Layout noch sagen, dass mir die Werbung hinten drin diesmal schon besser gefallen hat als bei den letzten Bänden. Da war ja diesmal auch Werbung für den 14. Conan-Film drin, der ja auf DVD und Blu-ray erschienen ist, wie wir alle wissen. Schlecht war hier oder nicht wirklich abgestimmt mit Kase war hier wahrscheinlich der Veröffentlichungstermin, der da immer noch auf den 29. April datiert wird. Das hat sich ja, wie wir schon mehrfach berichtet hatten, jetzt geändert auf den 13. Mai. Und da steht immer noch 29. April drin, kann ich mir nicht wirklich erklären. Es sei denn, sie haben sich da nicht wirklich abgestimmt oder einfach vergessen, das zu ändern, kann natürlich auch sein. Oder es ist noch die alte Werbung, die Kase den dazu geschickt hat. Ja, denke ich auch. Das war einfach die alte Version, die Kase denen geschickt hat. Und dann haben sie es halt nicht nochmal geändert, weil sie es wahrscheinlich vergessen hatten. Ja, das Detektivlexikon hinten drin ist auch einigermaßen gut umgesetzt. Einziger Kritikpunkt ist hier, dass sie da einmal einen Punkt vergessen haben, aber da will ich jetzt auch nicht so kritisch sein, den kann man sich ja mal schnell mit einem Stift dazu malen. Vielleicht sollte man eben auch nochmal darüber informieren, was alles für Fehler in dem Band sind, damit sie das in der zweiten Auflage verbessern können. Also mir sind da vor allem gegen Ende des Bandes etliche Fehler aufgefallen, die man so nicht hätte machen sollen oder dürfen. Anfangs hat sich das noch ziemlich in Grenzen gehalten, von daher dachte ich auch, dass ich dem Band insgesamt eigentlich 5 von 5 Detective Boys Abzeichen gebe, aber dann musste ich am Ende doch runtergehen, aber dazu dann später mehr. Nach dem äußeren Layout kommen wir jetzt mal zum Inhalt und da beginnen wir gleich mit dem ersten Fall, dem Flusskobold. Conan und Kogoro sind nämlich auf den Weg in die Gunma-Präfektur. Wurden da nämlich von einem gewissen Herrn Mika Tatesato angeschrieben, dass er ein Täter in einem Fall ist, aber anscheinend unschuldig ist und deswegen begeben sie sich jetzt auf den Weg in die Gunma-Präfektur, um dort dem Rätsel auf den Grund zu gehen. Unterwegs treffen sie dann auf einen Mann, der sie aufhält und gemeinsam fahren sie dann eine Pension. Allerdings halten sie vorher noch an einem Fluss an, wo sie auf eine weitere Person treffen. Beide wollen das Grab eines ehemaligen Mitschülers besuchen, der in dem Fluss umgekommen ist vor 11 Jahren. Und da stellt Hanran auch gleich eine Verbindung her mit dem Brief, den Kogoro erhalten hat. Plötzlich kommt dann der Vater an, des verstorbenen Jungen, und warnt sie, dass sie hier nicht weiter bleiben sollten. Allerdings fallen zuvor die beiden Männer noch in den Fluss hinein und legen da alle ihre Utensilien, die sie dabei haben. Also der eine ist Maler und daher legt er alle seine Malutensilien offen vor. Und als sie dann später in der Detektei angekommen sind, fällt Ran auf, dass die Schriftzeichen, also die japanischen Schriftzeichen für Mika Tatesato, umgeschrieben das Wort Flusskobold ergeben. Und da suchen sie natürlich gleich eine Verbindung, dass der Flusskobold der Täter vor 11 Jahren gewesen sein konnte. Und als Ran dann bemerkt, dass sie ihr Handy verloren hat und alle nochmal zurück zum Fluss gehen, also Ran, Conan und Kogoro, da sieht dann Ran auch den Flusskobold oder meint den Flusskobold gesehen zu haben, der natürlich nicht existiert, wie wir schon mehrmals in Detective Conan irgendwelche Mysterien aufgedeckt haben. Als sie dann zurück in der Pension sind, da ist der Vater des vor 11 Jahren ermordeten Sohnes plötzlich gestorben. Nun steht natürlich bei der Ermittlung gemeinsam mit Kommissar Yamamura, der jetzt mittlerweile zum Kommissar befördert wurde und natürlich in der Gunma-Präfektur aktiv ist, die Frage im Zentrum, wie denn der Täter das Opfer ermorden konnte. Es muss nämlich mit Wasser ermordet worden sein oder dort darin ertränkt worden sein. Dafür braucht man mindestens 1 Liter des Wassers, das in dem Fluss war. Es hat nämlich den gleichen Geruch. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie der Täter dieses Wasser eben da dort oben hingebracht hat, da es außer Frage steht, dass das Opfer im Fluss ermordet wurde. Es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, worin das Wasser transportiert worden sein konnte, zum Beispiel in Flaschen von einem, aber allerdings hat er nur eine halbe Liter Flasche und man bräuchte Berechnungen zufolge in etwa 1 Liter, um den Mann zu ermorden. Ein weiterer hat diverse Flaschen also kleine Behälter für seine Farbe, die er zum Malen braucht. Und der dritte Täter hat noch Verpackung für seine Kamerafilme, die er, weil er Journalist ist, auch braucht. Und da steht natürlich jetzt die Frage im Zentrum, wie der Täter dieses Wasser eben transportieren könnte. Ich finde den Fall sehr gelungen und kann auch nach wie vor 4 von 5 Detective Boys Abzeichen für diesen Fall geben. Findest du ein bisschen schade, dass Yamamura mit dabei ist, der ja in letzter Zeit ein bisschen überstrapaziert wurde und auch ziemlich häufig dabei war? Ist er nicht mehr ganz so lustig, obwohl er natürlich in dem Fall wieder einige interessante Szenen hat. Toll finde ich auch, dass ein Mysterium wieder mal Erwähnung findet, nämlich das des Kappers, was es ja eigentlich hier in Deutschland gar nicht so gibt. Das wurde dann hier auch mit Flusskobold ersetzt, um es ein bisschen griffiger zu machen für die deutschen Fans, die natürlich nicht immer mit der japanischen Mythologie vertraut sind. Ja, insgesamt ein sehr gelungener Fall, dem ich auch gerne meine 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben kann. Ja, da kann ich insgesamt eigentlich zustimmen. Ich finde den Fall auch sehr solide. Und nochmal zu Yamamura und zu seiner Beförderung. Also ich finde ja erstmal, er macht einen etwas seriöseren Eindruck irgendwie in dem Fall. Also in letzter Zeit, in den letzten Fällen, kam er mir doch irgendwie etwas vertrottelter vor. Und jetzt wurde ja seine Beförderung zum Kommissar erstmals angesprochen im Manga. Also zuerst hat es ja eigentlich in Film 13 stattgefunden. Und danach wurde es dann auch in Episode 545 erwähnt. Also das war das mit der fahrenden Berghexe auf dem Berg da. Und das war aber eben noch nicht im Manga. Und deswegen hat es Gosho jetzt hier so ein bisschen nebensächlich erwähnt. Aber dass Yamamura das nicht so direkt erwähnt und seine neue Polizeimarke zeigt, sondern dass er so nebenbei Yamamura sagen lässt, dass er befördert wurde, damit es jetzt auch übereinstimmt mit dem Anime. Wobei er natürlich hier noch einen Witz gemacht hat mit seinem Untergebenen, dass er das wiederholen solle, was er gerade eben gesagt hat. Und dann wiederholt er einiges, aber nicht das Richtige, bis er dann doch das Richtige sagt, nämlich Kommissar Yamamura. Und dann klatscht Yamamura ihm auch noch auf die Schulter und sagt weiter so. Ja, genau. Ja, also den Trick fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Und die Schlussszene war auch lustig, dann mit dem Kappa. Also, wer es noch nicht gelesen hat, ich will es jetzt nicht verraten. Und ich würde insgesamt dem Fall, denke ich, 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also leicht überdurchschnittlich. Und teilweise sind auch ganz interessante Sachen dabei. Wie zum Beispiel, dass, wenn die Leiche da gefunden wird auf diesem Dachboden, dass dann in der dritten Person geredet wird und nicht wie üblich so Conan so schreit oder was weiß ich, irgendwelche Personen, die die Leiche finden. Also ist auch mal was anderes gewesen. Ja, also ich finde den Fall eigentlich auch ja ganz ordentlich, aber auch nicht jetzt überdurchschnittlich, sondern eher doch durchschnittlich, weil es gibt wieder die klassischen drei Verdächtigen und ich finde insgesamt der mir erscheint der Fall so kurz, obwohl er drei Kapitel hat in dem Band, erscheint er mir sehr, sehr kurz irgendwie, also es ist irgendwie gerade meine Empfindung, aber er erscheint mir sehr kurz. Aber sonst eigentlich recht gut. Also auch von mir 3 von 5 Detective Boys Abzeichen. Okay, ich finde den Fall eigentlich auch gut. Ich schließe mich einfach mal Manuel an mit 3 von 5. Also, das finde ich ganz okay. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Fall, der Mord im Wasserdampf. Und da wird jetzt Manuel in die Handlung einleiten. Ja, genau. Und zwar in diesem Fall ist wieder mal ein Fall mit den Detective Boys, die in diesem Band noch ein zweites Mal später vorkommen. Und zwar fährt Professor Agasatz mit den Detective Boys und Conan natürlich in eine Thermenpension, die heißt Thermenpension Kobo. Und zwar hat er an diese Pension eine Erfindung von ihm verkauft und bei der gibt es offenbar in letzter Zeit Probleme und er soll die reparieren. Und zwar ist das ein kleiner Stab, da kommt oben eine Figur raus, wenn man sie ins Wasser tut und sie sagt, wie hoch die Wassertemperatur und der Schwefelgehalt ist und das ist eben für ein Thermalbad ziemlich wichtig. Bei denen gibt es eben immer wieder Probleme und er muss es reparieren. Gleichzeitig in dieser Pension Schauspielerin und ihr Manager. Und die Kinder erkennen diese Schauspielerin sofort wieder, weil sie früher mal bei Carmen Jaiber mitgespielt hat, die Freundin von Carmen Jaiber. Und dann eben auch noch der Regisseur und noch ein anderer Schauspieler. Und die gehören eben zu einer Filmcrew. Und die wollen ein Remake eines alten Filmes, dieses sehr berühmten Regisseurs, drehen. Und zwar heißt der Film Die blutrote Therme. Diese Pension ist eben ganz berühmt für ein Thermalbad mit Seeblick. Dann wird es eben Nacht und ganz früh morgens, nämlich schon um 4:30 oder kurz vor 5, geht dieser Regisseur schon ins Thermalbad und die Detective Boys wollten auch unbedingt gleich bei Betriebsöffnung ins Thermalbad, aber das Thermalbad öffnet eben erst um 5. Und dann gehen die Detective Boys eben auch zum Thermalbad und der Mann, der dort sozusagen als Türsteher fungiert, sagt, dass dieser Regisseur immer schon früher kommt morgens und lässt die Kinder einfach rein und dann hören die Jungs während des Umziehens einen Schrei vom Frauenbecken und dort wurde eben die Leiche dieses Regisseurs gefunden, der mit dem Kopf auf den Stein, dort auf Stein liegt und aus dem Kopf blutet, also offenbar aufgeschlagen ist dort. Und dann wird eben ermittelt und es stellt sich natürlich die Frage, wer von denen, die mit ihm zu tun haben, also das ist eben nur diese Filmcrew, wer das eben getan hat und wer ihn eben ermordet hat. Das ist so die Kernhandlung des Falls. Also ich finde den Fall richtig ordentlich. Also ich finde ihn ziemlich spannend und auch mal was ziemlich Besonderes. Ist auch ein also recht langer Fall und auch eine lustige Szene mit AI drin, was ich aber nicht spoilern will, weil es eigentlich ganz lustig ist. Und ja, also ich finde ihn sehr gelungen und meiner Meinung nach auch der beste Fall in diesem Band. Und von mir kriegt er 4,5 von 5 Detective Boys Abzeichen. Für mich ist der Fall auch der beste, denke ich, aus dem Band. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir der beste war. Also lustig war einerseits, dass Chugo Yokomiso in dem Fall wieder als Polizist ermittelt, der einer meiner Lieblingspolizisten ist, weil er eben immer von Conan so genervt ist und ihm auch mal wegtritt, wie in diesem Fall, als Conan da wieder ermitteln will und Detektiv spielt. Ja, und auch die Interaktion zwischen Ei und Conan sind sehr lustig zu verfolgen. Also Ei ist da ja schon sehr wütend auf Conan in dem Fall, ohne zu viel zu spoilern. Und am Ende rächt sie sich auch auf eine sehr lustige Weise. Also ich finde den Fall sehr solide und den Trick auch ein bisschen besser als beim Kappa-Fall. Würde, denke ich, auch so 4 Detective Boys Abzeichen geben, aber leichte Tendenz eher zu 3 als zu 5. Also ich fand den Fall auch gut. Ich glaube, das Beste war das mit Ion Conan, also diese, keine Ahnung, diese Aktionen. Ich gebe dem 4 von 5, also ich denke mal, der ist somit der beste Fall aus dem Band. Ja, ich fand auch irgendwie die Schlussfolgerung durchdacht, also der Fall war durchdacht. Fand ich gut. Ja, ich kann hier auch 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben, fand den Fall auch einigermaßen gut. Lustig natürlich war vor allem die Szene mit Ei und Conan, dass es da immer so kleine Auseinandersetzungen gab, die dann auch am Ende überstrapaziert wurden, wie ich fand, aber so etwas in einem Conan-Manga ist schon was Besonderes und allein deswegen lohnt es sich, den Band zu kaufen. Nochmal eine kurze Anmerkung. Das Seeblickbad befindet sich ja in Hakone, das ist südwestlich von Tokio, also nicht weit entfernt, in der Präfektur Kanagawa. Da ist ja eben auch unser Inspektor oder Kommissar Yogomiso zuständig, der übrigens auch schon eine Begegnung mit Subaru Okiya hatte. Ja, ansonsten ist der Fall natürlich mit den Tätern nur durchschnittlich, aber aufgrund der Tatsache, dass hier Ei und Conan so kleine Auseinandersetzungen haben, kann ich hier doch 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also als nächstes kommt dann der White Day Fall, also das sind die Kapitel 7 bis 9. Übrigens haben ja alle Fälle in dem Band 3 Kapitel, also was so Standard bei Detektiv Conan ist. Und der White Day ist ja der Feiertag am 14. März in Japan. Das ist sozusagen die Revanche der Jungen für die Valentinschokolade, die sie am 14. Februar, also am Valentinstag, dann von den Mädchen bekommen haben. Und in dem Fall wird die Täterin gleich zu Beginn klar. Also es ist wieder ein Fall, wo die Mordmethode im Vordergrund steht und nicht die Verdächtigen ermittelt werden müssen und die Täterin. Und interessant ist dann zu Beginn, dass es eine Szene mit Kogoro und Yoko Okino gibt, die zusammen einen Werbespot machen. Und da ist so ein Wortwitz im Japanischen. Tsupai heißt ja sauer und Spy ist währenddessen Spion. Also da hat Kogoro Spy gesagt und das soll gleichermaßen sauer und Spion bedeuten, weil er eben für so eine Spionschokolade wirbt, die sehr sauer ist, so eine weiße Schokolade. Und das fand ich sehr interessant, wie es im deutschen Band umgesetzt wird, weil ich da selbst nicht gewusst hätte, wie man das übersetzt. Und letzten Endes war es dann einfach nur sauer. Also ja, ist in Ordnung, denke ich, weil mir wäre da jetzt auch nichts eingefallen, wie man das hätte machen können. Andere Wortwitze im gesamten Band haben sie aber eigentlich recht gut übersetzt. Ich habe da noch ein paar in Erinnerung, kann jetzt aber kein genaues Beispiel nennen, aber haben die doch recht gut gemacht. Und auch die generellen deutschen Übersetzungen sind ja sehr gut geworden in diesem Band, wenn ich das mal so eben anmerken darf. Ja, also ich bin auch ganz zufrieden mit der Umsetzung, außer jetzt von einigen Fehlern, die jetzt sich in der zweiten Hälfte gemehrt haben, wie du schon vorhin angesprochen hattest. Also ab dem White Day Fall sind mir doch sehr viele unangenehme Fehler aufgefallen in der deutschen Umsetzung. Also zum Beispiel, dass Inspektor Sato denn Saito hieß oder dass statt wenn mal wen stand, also so eine kleine Vertippser irgendwie. Sollte eigentlich nicht vorkommen in der Korrektur. Also vielleicht waren EMA dann doch am Ende unter Zeitdruck, weil das in den späteren Fällen nur auftritt. Ich weiß es nicht. Also zum Fall insgesamt, ich finde ihn ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Gar nicht mal unbedingt, weil die Täterin feststeht von Anfang an. Aber ich weiß nicht, mir hat so diese Mordmethode nicht so zugesagt. Ich fand die jetzt nicht so interessant, den Trick dahinter. Und auch das Ganze mit der romantischen Handlung war jetzt relativ vorhersehbar, denke ich. Also, wie es am Ende ausgeht. Aber was interessant war, ist, dass zum Beispiel Megures Frau Midorima wieder gezeigt wurde. Sie war ja, glaube ich, nur einmal im Fall mit Megures Vergangenheit zu sehen. Und dass sie mal wieder einen Auftritt hatte, war sehr interessant. Ja, also insgesamt fand ich den Fall jetzt nicht gerade überragend und den schwächsten Fall vom Band. Und deswegen würde ich nur 2 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Da stimme ich dir voll zu. Also ich fand den Fall auch nicht gut. Ich mag allgemein die Bände nicht, wo der Täter von Anfang an klar ist. Also das mag ich überhaupt nicht. Gerade wenn man dann den Anime schaut, dann ertappe ich mich immer dabei, wenn ich nebenbei mit dem Handy spiele oder dann irgendwie im Internet surfe. Das ist ganz schlimm. Also ich fand den Fall allgemein nicht sehr gut. Also ich gebe auch 2 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ach so, was ich vielleicht noch dazu fügen sollte. Ich habe ja den Band, also alle Fälle zu dem Band kannte ich vorher noch nicht aus dem Anime. Also ich habe den Manga vorher gelesen, bevor ich jetzt die Anime-Episoden nochmal nachträglich geschaut habe. Auch interessant fand ich in dem Fall zumindest, dass Kogoro so seine Hände sich an den Nacken hält, bevor Conan ihn da mit der Narkosenadel anschießt. Also er merkt schon jetzt in letzter Zeit irgendwie, dass da irgendwie was ist, was ihn anschießt und dass er dann bewusstlos wird und der schlafende Kogoro dann wird. War ja auch im ersten Fall ziemlich auffällig, als er Yamamura, als schlafender Yamamura sozusagen agiert hat. Da hätte er auch herausfinden können, dass Conan da irgendwie mit involviert ist. Also ich finde schon, also Conan wird irgendwie so ein bisschen sehr leichtsinnig. So von vorne Leute schon mit dem Narkosekronometer beschießen und so. Merkt man ja auch in aktuellen Fällen bei neuen Charakteren. Da wird er auch immer leichtsinniger. Also mal schauen, wie sich die ganze Handlung so weiterentwickelt. Ja, also ich kann insgesamt auch nur zustimmen. Also der Fall hat mich auch nicht besonders überzeugt. Ja, der Trick, wie schon Marcel sagte, ist nicht so originär jetzt. Die Nebenhandlung mit den verschiedenen Pairings ist dann noch vielleicht für manche noch interessant, die das interessiert. Aber sonst ist der Fall eher schwach. Also ich würde auch 2 von 5 geben. Ja, ich denke mal, als Männerrunde hier können wir dem ganzen Fall bestimmt nicht so viel abgewinnen. Ich kann mich auch nur anschließen und gebe 2 von 5 Detective Boys Abzeichen. Der Fall ist eigentlich recht gut gemacht, aber wenn man ihn ein zweites und ein drittes Mal liest, dann ist er doch schon langweiliger, weil der Trick eben doch einer der simpleren ist und man auch leicht dahinter kommt. Zudem wird eben außenrum sehr viel mit diesen White Day Geschenken gemacht. Einziger Höhepunkt ist praktisch dieser Anfang, wo es dann diesen Werbespot zwischen Yoko Okino und Kogoro Mori gibt, wo aber auch der japanische Wortwitz eigentlich übertragen wurde, wie Marcel schon gesagt hatte. Ich wollte auch noch erwähnen, dass diese komische Beere, von der habe ich vorher noch nie was gehört und von daher war es mir beim ersten Mal lesen auch gar nicht möglich, diesen Fall zu lösen. Also fand ich schon ein bisschen komisch, was denn hier auf einmal für Möglichkeiten in Betracht gezogen wurden bei der Lösung des Falls. Ich will hier nicht spoilern, aber das fand ich dann doch schon ein bisschen absurd. Da waren mir die ersten beiden Fälle doch lieber, wo man es eigentlich schon auch als deutscher Leser lösen konnte, den Fall. Also ich muss sagen, ich hatte vorher schon etwas von dieser Beere gehört. Ich kannte sie zwar nicht richtig, aber ich hatte schon mal was von ihr gehört und von ihrer Wirkung. Und ich fand das eigentlich ziemlich. Das war eigentlich so ein ganz interessanter Nebeneffekt, aber das hat dem Fall nicht viel gebracht. Also, dann mache ich weiter mit dem letzten Band. Wie Manuel vorhin schon erwähnt hat, sind hier auch die Detective Boys dabei. Ich kann mich noch an das japanische Release erinnern, also als dann die ersten Scans im Internet waren. Da waren alle so begeistert von dem Fall. Den haben wir auch schon mal im Conan-Cast durchgesprochen. Das wollte ich nur vorwegnehmen, dass ich mich noch daran erinnern kann und der eigentlich ziemlich gut war und hochgelobt wurde. Und der nun endlich in Deutschland erscheint. Es fängt zwischendrin mal kurz an, also da wird zwischendrin ein bisschen Spannung aufgebaut. Und dann fängt die eigentliche Handlung an von dem Fall. Und zwar sind Professor Agasa und die Detective Boys mit dem Auto unterwegs. Dann hat das Auto leider eine Panne und es muss abgeschleppt werden. Leider kann mit dem Abschleppdienst nur einer mitfahren und sie sind auch in der gottverlassenen Gegend. Also haben sie sich für den Professor Agasa entschieden, dann kann er mit einem Leihwagen herfahren. Ja, das stellt sich dann später raus, dass der dann eben mehrere Stunden nicht da ist. Auf jeden Fall, nachdem die Detective Boys dann hier warten, mitten im Wald, haben sie sich halt entschlossen, vielleicht in ein Haus zu gehen, weil es halt das Regnen angefangen hat und es ist nicht so toll ist, im Regen ein paar Stunden draußen zu stehen in der gottverlassenen Gegend. Auf jeden Fall hören sie dann Musik aus, also ein Lied, also eine Melodie besser gesagt, aus einem Haus. Da gehen sie dann rein, das Haus steht offen. Ja, da erwartet man eigentlich schon, dass die Leiche irgendwo jetzt liegt, aber so dreist ist es nicht, weil der Fall ist ziemlich gut. Auf jeden Fall, ja, da sehen sie dann hier das Klavier und ja. Auf jeden Fall passieren dann in dem Haus ein paar merkwürdige Dinge. Mitsuhiko sieht zum Beispiel eine Person, die sie beobachtet. Und dann finden sie ein Tagebuch, wo aus dem er schließen kann, dass der Besitzer des Hauses anscheinend ein Kind entführt hat und umbringen will. Auf jeden Fall ist das ziemlich spannend, die Geschichte. Und die wird in diesem Band noch nicht abgeschlossen, sondern erst dann im nächsten Band, der im September, glaube ich, erscheint. Was haltet ihr denn von dem Fall? Ja, also ich finde der Fall, den finde ich eigentlich ziemlich gut. Ist halt schade, dass er nicht in dem Band abgeschlossen wird, wovon ich eigentlich nicht so der Fan bin. Ich mag das nicht so, wenn der Fall in einem Band, am Ende von einem Band so abgehakt ist und dann erst im nächsten Band weitergeht, weil dann will man endlich die Lösung des Falls wissen und muss dann warten, bis endlich der nächste Band erscheint. Aber sonst verspricht der Fall wirklich spannend zu werden. Allein deswegen denke ich, würde es sich bestimmt lohnen, Band 70 zu kaufen, weil der verspricht, also mir gefällt er ziemlich gut und würde ihm, denke ich, schon 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also ich finde den Fall auch ziemlich gut, obwohl jetzt der erste Gedanke zu Detective Boys und einem leerstehenden Haus ist natürlich dieses komische Lagerhaus, was wir auch schon mal in Band 66 hatten. Dennoch ist der Fall natürlich ziemlich gut gemacht. Ich bin auch positiv überrascht, was man aus so einem Detective Boys Fall rausholen kann und dann auch noch mit klassischer Musik, die hier aus Europa kommt und in Japan wahrscheinlich gar nicht so verbreitet ist. Ist auch sehr spannend aufgezogen mit der Täter, mit dem Gesicht des Täters, das dann auf einmal hinter der Tür von Mitsuhiko entdeckt wird. Sehr mysteriös und von daher wird es sich auf jeden Fall auch lohnen, den Band 70 zu kaufen, der ja auch gemeinsam mit Band 69 sozusagen ein Bündel ergibt, das dann auch abgeschlossen ist. Hier in Band 69 beginnt ja der Fall direkt und in Band 70 ist dann der letzte Fall, der dort behandelt wird auch gleich abgeschlossen. Von daher wird es sich auf jeden Fall lohnen, Band 70 zu kaufen. Und was ich noch zu diesem Fall anmerken kann, ist, dass Ei kein Klapphandy hat, das ja eigentlich in Detective Conan sowas von verbreitet ist. Das hat mich dann noch ziemlich gewundert, als ich das gesehen hatte. Ich weiß, beim zweiten Mal lesen oder beim dritten Mal achtet man mehr auf andere Sachen als auf die Haupthandlung und von daher ist es mir gleich ins Auge gesprungen, dass Ei hier mal ein anderes Handy hat. Okay, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ich habe den Fall auch nur einmal gelesen. Aber ich fand ihn auch gelungen und auch den Anfang finde ich sehr interessant. Also, dass der erst gezeigt wird, wie die Detective Boys in einer ja scheinbar gefährlichen Situation stecken und dann danach gezeigt wird, wie es eben dazu kam. Das ist auch mal was Neues und sehr interessant gemacht. Auch das Rätsel, warum dieser Täter da im Haus ist und irgendwie Klavier spielt, sich dann aber den Detective Boys nicht zeigt oder so. Also schon sehr interessant, finde ich. Und ich würde dem Fall, denke ich, auch insgesamt 3 bis 4 Detective Boys Abzeichen geben, aber eher mit einer Tendenz zu 4, weil ich bin schon gespannt darauf, also was hinter diesem Fall steckt und was es mit dem Klavier und dem Schemel auf sich hat und eben, ja, mit diesem Kind, das entführt wurde. Ja, ich wollte auch noch meine Detective Boys Abzeichen abgeben. Ich habe vorhin keine vergeben. Ich gebe dem Fall 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Habe ja schon vorhin erzählt, was ich so gut fand an dem Fall. Oder dass ich ihn gut fand. Ja, mir geht's auch ähnlich. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es ein besserer Fall der Detective Boys ist. Und ich kann dem Ganzen auch nur 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben und dann auch gleich mal eine Kaufempfehlung für Band 70 aussprechen, in dem dann ja der Fall aufgelöst wird. Bis dahin könnt ihr an allen noch weiter rätseln, wenn ihr noch den Anime noch nicht gesehen habt. Und auch das japanische Original noch nicht gelesen habt, was es denn damit auf sich haben könnte und wo der Täter ist. Obwohl das jetzt natürlich kein so spannender Fall ist, wo man längere Zeit dran rätseln kann. Da gibt es natürlich schon andere Fälle, die als Überleitung besser geeignet sind, aber hat sich hier nun mal so ergeben. Dann geben wir nochmal ein abschließendes Fazit, wie ihr den Band denn fandet. Mir gefällt der Band insgesamt sehr, sehr gut. Also, wie wir schon vorhin sehr, sehr ausführlich besprochen haben, sieht er von außen, finde ich, ziemlich gut aus, meiner Meinung nach. Und die Fälle sind im Gesamten auch ziemlich gut. Dass jetzt dieser eine etwas langweilige Fall mit der Schokolade jetzt dabei war, das hat dem Ganzen jetzt nicht so den Abbruch getan, denn der Fall ist jetzt auch nicht so unglaublich lang. Dass er jetzt dem Band die ganze Spannung oder so raubt. Sonst finde ich die Fälle drin, finde ich sehr, sehr toll und gebe ihm insgesamt 4 von 5 Detective Boys Abzeichen. Ich fand den Band ganz gut, aber ich finde, man braucht ihn nicht unbedingt. Also ist jetzt nichts Tolles passiert. Ich weiß nicht, also ein bisschen unnötig ist er. Der unterhält zwar, aber man braucht ihn jetzt nicht. Also ich gebe dem Band 3 von 5 Abzeichen. Ja, also ich schwanke auch zwischen 4 und 3 Abzeichen. Ich hatte ja 3 Fällen 4 von 5 Detective Voice Abzeichen gegeben und dem mit dem White Day dann eben nur 2 Detective Voice Abzeichen. Aber ich denke mal, dass ich dem Ganzen dann doch 4 von 5 Detective Voice Abzeichen geben kann. Ich denke mal, dass man auch mal eine kleine Schaffenspause braucht, wenn man eben so jede Woche neue Kapitel einreichen muss, wie es eben in Japan der Fall ist. dann kann man sich auch, glaube ich, mal 3 Wochen erlauben, indem man mal so einen schlechteren Fall veröffentlicht, wo man dann wieder neue Ideen sammelt für bessere Fälle, der ja auch danach kam mit den Detective Boys und dann natürlich noch im nächsten Band fortgesetzt wird. Also insgesamt kann ich dem ganzen Band 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben und für die deutsche Umsetzung kann ich dem Ganzen auch die gleiche Anzahl geben. Also sehr gut umgesetzt von EMA. Am Anfang besser als am Ende. Ich weiß nicht, ob da die Lust nachgelassen hat, den Band zu veröffentlichen. Ich will jetzt hier auch gar nichts unterstellen, aber da hätte man vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen, dass hier nicht so offensichtliche Fehler eintreten, die jeder Fan gleich merkt. Ja, insgesamt aber dennoch ein guter Band, der auch mit Hintergrundinformationen belegt ist, mit ganz vielen Sternchen, wo dann unten drunter was erklärt wird und wo man sich auch wirklich Mühe gegeben hat, eine möglichst gute deutsche Fassung hinzubekommen. Also sehr lobenswert. Ja, also ich hab's mal schnell bei mir zusammengerechnet. Also ich hatte ja 2x4 vergeben, 1x3 und 1x2. Also das wären dann insgesamt 3¼ Detective Boys Abzeichen, wenn man es genau nimmt. Also leicht überdurchschnittlich 3 wäre bei mir so Durchschnitt. Also ja, ich würde ihn schon empfehlen. Ich finde ihn schon besser als die letzten Bände. Band 68 fand ich ein bisschen schwächer. Und ja, die deutsche Umsetzung war alles in allem gelungen. Nur in der zweiten Hälfte hat es eben, wie gesagt, irgendwie nachgelassen, so mit Schreibfehlern und so, also, aber insgesamt solide. Super, dann geben wir noch mal kurz eine kleine Vorschau auf den kommenden Band, der ja im September oder genauer sagt am 8. September hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz und allen anderen deutschsprachigen Ländern erscheinen wird. Wie immer enthält er natürlich 11 Kapitel. Ich habe ihn hier auch schon auf Japanisch liegen, genauso wie den Band 69 und 71 und kann ihn auf jeden Fall jetzt schon nur noch mal wieder empfehlen, was ich hier, glaube ich, schon ziemlich oft gemacht habe. Es geht natürlich los mit der Auflösung zum letzten Fall aus dem aktuellen Band, nämlich mit den Detective Boys. Und dann geht es weiter mit einem Fall über Kaito Kid, der dann auch wieder eine Menge Spannung verspricht. Und es wird auch der letzte Kaito Kid-Fall für eine ziemlich lange Zeit sein. Der erschien ja damals mit Film 14 und der OVA 10 gemeinsam in Japan. Und ist daher auch der letzte Kaito Kid-Fall für eine geraume Zeit. Ich glaube, bisher ist noch gar kein weiterer Fall von ihm veröffentlicht worden. Aber für Sommer 2011 ist natürlich in Japan wieder ein neuer Fall schon von Aoyama angekündigt worden. Der dritte Fall in dem kommenden Band ist dann der Hund der Bakerville, wo es dann auch wieder mit Heiji und Kazuha einen interessanten Fall gibt, der sich wieder um ein Mysterium dreht, nämlich dem Hund von Bakerville, wie der Titel ja schon so prägnant sagt. Das ist natürlich eine Anlehnung an Sherlock Holmes, der Hund von Baskerville oder der Hund der Baskerville und ist der längste bisher veröffentlichte Fall mit 7 Kapiteln und der wird dann auch in dem Band aufgelöst, enthält ja 7 Kapitel plus dann eben die 3 des Kaito Kid-Falls und dann noch das eine Kapitel der Detective Boys Auflösung, macht insgesamt 11 Kapitel und wie ich ja schon sagte, ergänzen sich daher Band 69 und 70 perfekt und ich freue mich auch schon auf den nächsten Band und werde ihn mir definitiv auf Deutsch auch wieder kaufen. Ich werde mir ein Band eh kaufen, weil ich weiß nicht, jeden Conan-Band einfach kaufe. Das Cover ist ja noch nicht veröffentlicht dazu, deswegen. Ja, also ich freue mich auch auf den neuen Band, der jetzt nicht nach 6 Monaten kommt, sondern nach nur 3. Also schön wieder, dass es eine angenehmere Wartezeit gibt. Und einerseits freue ich mich natürlich auf die Auflösung von dem neuen Fall jetzt mit den Detective Boys. Bei dem Kid-Fall weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt nicht so ein großer Kid-Fan. Bei dem 7-Kapitel-Fall mit Heiji denke ich, dass der vielversprechend klingt, weil der eben so eine Anspielung wohl sein soll, eben auf so einen Sherlock-Holmes-Fall. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass der ziemlich gut wird. Also ich kenne jetzt noch nicht die Anime-Umsetzung davon. Mir geht das ähnlich. Also ich freue mich auch schon ziemlich auf den Band 70, denn der Fall mit den Detective Boys hat mir wirklich, macht, finde ich, ziemlich heiß, sage ich jetzt mal, auf den Band 70, denn da ist ziemlich viel Spannung drin und man ist eben wirklich gespannt auf die Auflösung dieses Falles und dann den Kid-Fall, den kenne ich persönlich jetzt auch noch nicht aus dem Anime. Und ja, ich bin jetzt kein riesen Kid-Fan, mag aber die Fälle trotzdem mit ihm. Also darauf freue ich mich auch schon. Aber ja, worauf ich mich besonders freue, ist der Hund von Bakerville. Denn von dem habe ich schon oft was von gehört. Der soll ja sehr, sehr gut sein. Und da freue ich mich halt schon ziemlich drauf, dass ich den dann lesen werde und dann mal sehen, was mich da erwartet. Ja, im Kid-Fall geht es natürlich diesmal um unter anderem auch um Kaito Kids Vergangenheit. Da wird das Rätsel mal ein bisschen mehr gelüftet. Also von daher auch noch ein weiterer Anreizpunkt, sich den Band vielleicht zu kaufen. Wir werden dann ja auch wieder in einem speziellen Podcast darüber berichten. Was wir auch übrigens schon über den Hund von Bakerville gemacht haben, da hatten wir ja damals auch einen eigenen Podcast zu veröffentlicht. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Wie immer könnt ihr uns natürlich abonnieren, bewerten und kommentieren auf iTunes, uns auf Twitter folgen, uns auf Facebook liken und auf YouTube abonnieren. Sonst sind natürlich Anregungen, Kritik und Lob jeglicher Art wie immer bei uns in den Kommentaren erwünscht und natürlich auch bei uns im Forum. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch den Band auf jeden Fall kaufen und damit die Detective Conan Szene hier in Deutschland unterstützen und auch die Manga-Szene allgemein natürlich. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören, noch viel Vergnügen mit Band 69 und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Conan ran und Conan sind dann im... Zweimal Conan. Nicht Conan, also. Sondern Klonnen. Ja. Next Conan Cast Hint. Neue Mitschülerin.